20. Otto hat Freunde gefunden in Portugal. Das sind sie. Sara, Albufeira. Eusébio, Açores. Ferreira, Faro. Pereira, Madeira. Dora, Évora.